Mein Ungesagt 1-5 Aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Mein Ungesagt 1 O lösche meinen Feuerbrand, mein Ungesagt, mein Unerkannt, mein Unbegreiflich, seelenlos, mein Schicksal, du mein ohne Schluss, mein Ungeriegelt, du mein Turm, mein Gipfelglück, mein Freiheitssturm, mein Überfall, ergebungsweis, mein Sehnsuchtsopfer, Liebespreis, mein Höhentod, wie namentlich, wie namenlos erreich ich dich. 2. Ergib dich mir, ergeben dir, lausch Liebeslied, sieh Blütenzier, trink alle meine Sehnsucht ein, du Durstender, du Rauschewein, du Übergold am ewigen Saum, wie träumt dir zu, mein Lebenstraum? Ich bin so weiß, ich bin so rot, ich sing mich liebend in den Tod, ich bin so klein, so unerlebt, bin in die Ewigkeit verwebt. O Oberfläche, tiefenweit, bin Zeit nur und will Ewigkeit, bin hohe Lust und tiefes Leid, will Ewigkeit, will Ewigkeit. 3. So singt die Zeit, mein Gott, o lass mich werden, nie zum Spott. Ach, lass die Zeit dich nie verhöhnen, lass Zeit die Ewigkeit versöhnen. Lass Zeit, Zeit, Zeit muss lassen, sie wird die Ewigkeit erfassen, sie wird die Ewigkeit umkreisen. So singe, Zeit, in ewigen Geleisen. Aus alten Bahnen bist du gefallen, in jungen Ewigkeiten wirst du wallen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. So singt die Zeit, so singt die Zeit. 4. Menschheit, dein Lied hast du gefunden, versingendes Leben singt verschwunden. Versinge mein Alles, versinge mein Sein, versingendes Mein, versingendes Dein. Hast du empfangen den Schwurgesang? Wie singt es froh, wie singt es bang, wie singt es vom Jungen, vom ewigen Klang? Singen will ich, bis ich singend durchdrungen, singen will ich, bis ich singend verklungen, von der Unendlichkeit gesungen. 5. Ich singe die Unendlichkeit. O Zeit, bist du so eingeschneit? So weiß gesungen, rosenrot. Du Frucht der Liebe, Blut vom Tod. Hör mein Verschwörerlied zur Nacht, Tiefe im Tag, nachthell entfacht. Wie bist du weinend, wie lächelnd erwacht. O Lächeln im Weinen, du, Lied der Wahrheit, wirst überscheinen, du wirst überstrahlen, der Menschheit Qualen, du wirst überschatten, die Gebrannten und Matten, du wirst übersonnen, der Liebenden Wonnen, du wirst über Tränen, der armen Sehnen, den Dunklen, den Klaren, das Lied offenbaren, das Lächeln im Weinen wird dich überscheinen. O Menschheit der Wiege, o Menschheit, besiege, wie singend besiege ich, Kindlein, dein Kreuz. Ende von Mein Ungesagt 1-5